Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 125 des Gabelbissen Podcast. Gleich vorweg eine Warnung an alle Naschkatzen da draußen. Mit der heutigen Folge bzw. mit der Serie, die ich somit eröffne, übernehme ich keine Gewähr für eventuelle Naschattacken, die ihr aufgrund meiner Erzählungen bekommen werdet. Heute wird's nämlich wahrlich süß hier im Gabelbissen, denn ich leite oder stelle euch eine neue Serie hier vor, eine neue Kleinserie im Gabelbissen, Süßes Österreich. Ihr erinnert euch vielleicht noch zurück, vor so guten halben Jahr herum müsste es gewesen sein, dann noch ein bisschen länger her, hatte ich schon mal eine kleine Serie Weiniges. Da habe ich euch erzählt, wie wird Wein gemacht und was sind so typische österreichische Weinsorten. Und mit Süßes Österreich möchte ich euch süße Spezialitäten aus unserem schönen Land genauer vorstellen. Also Produkte, die man auch käuflich erwerben kann. Aber da soll es dann nicht nur rein um Nascherei gehen, sondern auch um süße Getränke zum Beispiel, wie, was fällt mir da spontan ein, zum Beispiel der Almdudler. Aber eventuell auch eine Folge über Red Bull möchte ich machen, denn immerhin hat Red Bull ja auch einen sehr, sehr österreichischen Bezug. Die heutige Folge möchte ich mit einem ganz speziellen Gericht oder einer Delikatesse eröffnen, nämlich mit dem Zaunerstollen. Aber eines noch vorweg, bei Süßes Österreich wird es vermutlich nicht in jeder Folge ein Rezept geben. In der heutigen zum Beispiel gibt es keines, weil man könnte Zaunerstollen schon selber auch nachmachen. Ich hätte einige Rezepte gefunden, aber um ehrlich zu sein, die haben mir alle nicht sonderlich gefallen. Irgendwie war da immer was drinnen, was nicht sonderlich passt, meiner Meinung nach, zum Zaunerstollen. Und teilweise ist es auch ein bisschen sehr viel Frimmelei, sich das selbst zu machen. Vor allem bei vielen anderen süßen Sachen, die ich euch vorstellen möchte. Von daher, wie gesagt, wird es dann nicht in jeder Folge von Süßes Österreich ein Rezept geben. Gut, jetzt würde ich aber sagen, kommen wir endlich zum Thema der heutigen Folge, nämlich dem Zaunerstollen. Zaunerstollen ist eine Süßware, die in Bad Ischl, im wunderschönen Oberösterreich, um es noch konkreter zu sagen, im Salzkammergut hergestellt wird. Und im Endeffekt ist es ein spezielles Nougat, das da verwendet wird, Schokolade und Oblatten. Und aus dem wird dann ein Stollen gemacht. Das Ganze ist von der Grundidee her relativ einfach. Es werden Oblaten genommen, die werden zerkleinert, damit eine spezielle Nougat-Mischung vermengt. Das Ganze wird in eine Form gepresst, es wird getrocknet, mit Schokolade überzogen. Und da werden zwei Varianten von Schokolade genommen, Vollmilch oder Dunkel. Ja, und dann wird das lässt man es abkühlen und dann kann man es auch schon verkaufen oder genießen. Und ich kann euch sagen, das Ding ist ein Wahnsinn. Also das ist eine Vollendung des Süßen, will ich schon fast behaupten. Ich persönlich liebe Zaunerstollen wirklich über alles. Die Mischung, die hier Zauner verwendet, von Nougat und Nüssen und dazu die Oblaten, das ist wirklich ein Traum im Mund. Also das zerrinnt so schön, dieses Nussige und Schokoladige gemeinsam. Und wenn man drauf beißt, oh, wirklich ein Traum. Also ich hoffe, ihr habt nicht schon lange Zähne bekommen durch meine Umschreibung jetzt. Es ist wirklich ein tolles Produkt und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, der mal in die Gegend kommt oder der die Möglichkeit hat, sich so einen Stollen zu kaufen. Aber ich würde sagen, schauen wir uns mal an, wie ist denn dieser Zaunerstollen überhaupt entstanden? Das Ganze, so kann man sagen, geht auf das tschechische Karlsbad zurück. Und um es ein bisschen konkreter zu sagen, geht es nicht auf die Ortschaft direkt zurück, sondern auf die berühmten Oblaten aus Karlsbad. Nämlich dort gab es ein gewisses Hotel Pup. Und von da kam ein gewisser Josef Nickerl nach Bad Ischl. Der legte sein Arbeitszeugnis etc. dem Herrn Zauner eben vor, weil er dort eine Anstellung wollte. Zauner war sehr begeistert von ihm und hat ihn dann sofort aufgenommen. Mit seinen ganzen Unterlagen, Zeugnis etc. brachte er auch das Rezept der berühmten Karlsbader Oblatte mit. Aber Nickerl war nicht ganz zufrieden mit dem Rezept und so fing er an, das Ganze im Namen von Zauner zu verfeinern, und somit war dann die Bad Ischler Oblatte geboren. Und das war auch somit gleich die Basis des heutigen Stollens. Zauner war ja immer schon bekannt für hohe Qualität, weil er war immerhin K&K-Konditor, also er war für den Kaiser der Konditor. Und somit stellte er wirklich extrem hohe Anforderungen. Und da kam es halt beim Backen immer wieder mal zu Bruch, oder es war vielleicht meine Oblatte verzogen, oder vielleicht war die ein bisschen zu lang drinnen im Eisen und war dann zu braun, oder es brach ein Stück ab. Das konnte man natürlich nicht mehr im Verkauf geben, weil das wollte keiner haben. Denn wenn man zum Zauner geht, da erwartet man sich Top-Qualität. Das hat natürlich gewusst der Chef und meinte, man sollte das entsorgen. Der Nickerl aber war ganz anderer Meinung. Er fand es viel zu schade, das Ganze wegzuwerfen, sind wir uns ehrlich. Nur weil es ein Bruch ist, ein bisschen verzogen. Das schmeckt er deswegen nicht schlechter. Und so hatte er eine Idee. Er nahm alle Oblaten her, die eben nicht so perfekt waren, und zerhackte die mal. Und dann tüftelte er ein bisschen herum und vermischte das Ganze mit so einem haselnussigen Nougat. Und das Ganze formte er dann zu so kleinen Makronen und verkaufte es eben in der Konditorei Zauner. Und das Ganze bekam dann vom Volk oder von den Kindern vor allem den Spitznamen Nickerlbatz. Und der war somit geboren. Und dieser kleine Batz bekam und er hatte wirklich, kam extrem gut bei den Leuten an. Also Kinder stürmten die Konditorei regelrecht, um den Nickerlbatz zu kaufen. Er war auch dementsprechend preiswert für die damalige Zeit. Und so kam eben Zauner auf die Idee, dass man daraus mehr machen könnte. Und so tüftelten er, also der Viktor Zauner und der Josef Nickerl gemeinsam, das Rezept noch mehr zu verbessern. Es wurde wirklich viel probiert. Unter anderem hat man die Masse immer mehr verfeinert. Man hat sie in verschiedenste Formen gebracht, in Kugelformen, in längliche Stangen. Aber auch in eine Kuchenform hat man das Ganze reingepresst, so in so eine Art Rehrückenform. Danach hat man das Ganze gestürzt und ließ es trocknen. Und das war dann mehr oder weniger die Urversion des Zaunerstollen. Viktor Zauner war regelrecht davon begeistert. Denn diese Variante, mit der war es erstmalig möglich, dass das Ganze schneidbar war. Bei den Kugeln oder so, wenn man die gemacht hat und die zerschneiden wollte, wenn man sie eben in kleinere Portionen zu sich nehmen konnte, die zerfielen alle aufgrund der Masse. Es ging nicht anders von der Konsistenz her. Aber bei der Form, die man da jetzt herausgefunden hatte, da ging das perfekt. Da konnte man schöne Scheiben runterschneiden und die konnte man dann im Anschluss wunderbar genießen. Man wollte das dann so gleich verkaufen, aber der gute Josef Nickerl hat gemeint, Chef, das ist noch nicht ganz perfekt, ich hätte noch eine Idee. Viktor Zauner war natürlich sehr hellhörig und hörte ihm gleich mal zu. Und der Nickerl, was hat er vorgeschlagen? Dass man das Ganze einfach mit Schokolade überziehen konnte. Und das hat er dann auch gemacht, hat er feinste Vollmilchschokolade genommen und so war er dann geboren im Jahre 1905, der Zaunerstollen. Eben die Masse, die man verfeinert hat mit überzogener Schokolade und schön langsam auskühlen, damit eben eine schön glänzende Oberseite entsteht. Das alles wäre jedoch nie möglich gewesen ohne eine bestimmte Person. Das ist weder der Viktor Zauner noch der Josef Nickerl, denn die beiden wären vermutlich nie dort gewesen, wenn er sich einen gewissen Dr. Franz de Paulo Vira, Ritter von Rettenbach, gegeben hätte. Zu Recht werdet ihr jetzt fragen, wieso, was hat der jetzt bitte damit zu tun? Er war es, der den Viktor, also nicht den Viktor Zauner, sondern seinen Vater oder Großvater, von Wien nach Bad Ischl gebracht hatte. Ja, wieso hätte er das gemacht? Ganz einfach. Wegen Kaiser Franz Josef I. Bad Ischl war für ihn die Sommerresidenz. Im Sommer ist man mehr oder weniger dort einige Zeit hingefahren, um zu verweilen. Der Kaiser befand aber, dass es in Bad Ischl im ganzen Ort keinen den Kaiser würdigen Konditor gegeben hat. Ja, und so holte man eben den Johann Zauner, denn der war es, der den Grundstein der Konditorei Zauner legte, nach Wien. Dieser war Konditormeister und Weinhändler in Wien selbst und wurde eben vom besagten Arzt, das war übrigens der Leibarzt vom Kaiser Franz Josef I., nach Bad Ischl gebracht. Und dieser öffnet dann in der sogenannten Max-Quellgasse dann den Viererkeller, heute besser bekannt als der Zaunerkeller. Ja, und im Jahre 1832 wurde die eigentliche Konditorei Zauner dann eröffnet, und zwar, wo sie noch heute ist, in der Pfarrgasse. Heute spricht man aber von dieser Konditorei vom sogenannten Haupthaus, denn es gibt dann noch ein Stückchen weiter entfernt einen zweiten Zauner. Gehört zusammen, ist nur ein zweites Lokal. Ich glaube, Esplanade müsste das heißen, wo dann das zweite Zaunerlokal zu finden ist in Bad Ischl. Übrigens eine kleine Notiz am Rande, das finde ich auch besonders spannend, und ich habe mir irgendwie gedacht, damals auch, wie ich beim Zauner drinnen war, das ist schon üppig. Die Konditorei Zauner hat heutzutage das größte Kuchenbuffet in ganz Österreich. Also so viel Kuchen wie dort bekommt ihr selten und eigentlich nirgends in einer Konditorei in Österreich. Weil es gut zum Thema passt, möchte ich euch heute wieder mal, schon seit längerer Zeit, es ist schon ein bisschen länger her, als ich euch einen vorgestellt habe, eine wichtige Person aus Österreichs Monarchiezeit vorstellen. Man, vor geraumer Zeit hatten wir mal den Kronprinz Rudolf, und heute möchte ich euch mal eine andere ganz, ganz wichtige Person vorstellen. Doch bevor ich jetzt zu der komme, möchte ich euch noch kurz ein Lied anspielen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine deutschen Hörerinnen und Hörer sofort was mit der Melodie anfangen können, dass ihnen die sehr vertraut vorkommen wird. Aber mehr dazu nach der Melodie, und bevor ich noch länger rede, spiele ich euch das Ganze einmal kurz an. Gott erhalte Franz, den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz, hoch als Herrscher, hoch als Weiser, steht er in des Ruhmes Glanz. Liebe windet, Lorbeerreiser, ihm zu ewig grünem Kranz. Wie ihr der Melodie vermutlich jetzt entnommen habt, werde ich jetzt noch ein wenig über den Kaiser plaudern. Man, Österreich hatte viele Kaiser, wie wir wissen, doch mit dem Begriff Kaiser, da verbinden eigentlich die meisten Leute eine einzige Person damit, nämlich Kaiser Franz Josef I. Und das Lied, das ich euch angespielt habe, das war die damalige Kaiserhymne, komponiert von niemand Geringeren als Josef Haydn. Der hat die Melodie komponiert zu Ehren des Kaiserhauses, und dann wurde das Ganze vertextet. Es gibt mehrere Versionen vom Text, es ist immer abhängig, für welchen Kaiser das Ganze gemacht wurde. Und zu Zeiten von Franz Josef I. gab es auch generell eine Änderung des Textes. Und wieso habe ich gesagt, dass man den deutschen Hörerinnen und Hörern das Ganze bekannt vorkommen wird? Weil diese Melodie dann von Deutschland übernommen wurde und auch heutzutage noch als Melodie für die deutsche Nationalhymne genommen wird. Aber genug der Melodie, ich würde sagen, schauen wir uns jetzt mal Franz Josef I. ein bisschen genauer an. Gebürtig war er Erzherzog Franz Josef Karl von Österreich, und geboren wurde er am 18. August 1830 im wunderschönen Schönbrunn in Wien. Und verstorben ist am 21. November 1916. Also ihr seht, für damalige Zeit ist er wirklich sehr, sehr alt geworden. Und wie ich vorher schon gesagt habe, er ist quasi der Inbegriff des Kaisers in Österreich. Wenn man vom Kaiser spricht, hat eigentlich jeder sofort das Bild von Franz Josef I. im Kopf. Und man denkt eigentlich immer nur an seine Epoche. Wieso und warum? Das ist einfach, weil er derjenige war mit der längsten Amtszeit, aber dazu dann später noch ein bisschen mehr. Er stammt aus dem Hause Habsburg-Lothringen, wie generell das österreichische Adelsgeschlecht, also das herrschende Geschlecht. Und wie ich gesagt habe, war der längste Regent, den die Habsburg-Dynastie hervorbrachte, denn Franz Josef lenkte die Geschicke von der österreichisch-ungarischen Monarchie für sage und schreibe 68 Jahre. Und da ist es dann kein Wunder, wenn man vom Kaiser spricht, dass man da automatisch auf ihn denkt, weil so lange Zeit hat eigentlich kein Kaiser in Österreich regiert. Er war auch gleichzeitig König von Böhmen und apostolischer König von Ungarn. Und ja, sein Schicksal war eigentlich schon sehr, sehr früh besiegelt. Die Ehe des Thronfolgers Erzherzog Ferdinand blieb nämlich kinderlos. Somit gab es keine direkten Nachfolger. Und somit wurde sein Bruder Franz Karl herangezogen oder vorgeschlagen. Und der hatte jedoch ein Problem. Der war körperlich als auch geistig eher schwach und somit überhaupt nicht ideal für die Rolle des Kaisers. Er hatte aber einen Sohn, eben den Franz Josef, und dem hat man dann sofort große Bedeutung zugemessen. Bis zum 7. Lebensjahr wurde er, wie soll ich sagen, normal erzogen. Also wie man ein Kind halt erziehen will, also erzieht mit normalen Dingen, die halt für Kinder so sind. Natürlich nicht von der Kaiserin Mutter, sondern von einer Zofe, wie es auch heutzutage noch in den Adelshäusern üblich ist. Und ab dem 7. Lebensjahr erfolgte dann die sogenannte staatliche Erziehung. Und das muss man sich mal vorstellen, dies begann schon damals in dem jungen Jahr mit einer 18-Stunden-Woche. Und das Ganze wurde im Laufe der Zeit dann auf eine 50-Stunden-Woche gesteigert. Also das war Unterricht pur für Franz Josef. Er musste neben Französisch, was zu jener Zeit die damals gültige politische Sprache in Europa war, auch noch andere Sprachen lernen, zum Beispiel Latein und Altgriechisch und, dem ist noch nicht genug, auch jegliche Sprache, die in der österreichisch-ungarischen Monarchie gesprochen wurde. Er erhielt natürlich auch umfangreiche militärische Ausbildung und noch so vieles mehr wie Mathematikunterricht, Physik etc. etc. Am 2. Dezember 1848 bestieg er dann den Thron. Und im Sommer 1853 wurde dann Franz Josef in Bad Ischl an seinem Geburtstag erstmalig seinen beiden Cousinen vorgestellt, nämlich der Nene und der Sissi. Grund war, man wollte Franz Josef eben mit einem von beiden verheiraten. Der Vorzug von den Eltern wäre die Nene gewesen, aber der Franz Josef hat sich ein bisschen in die Sissi verschaut. Und so kam es dann, dass sie sich relativ rasch verlobten und am 24. April 1854 wurden die beiden dann in Wien vermählt. Und man muss sich vorstellen, die gute Sissi war zu der Zeit erst 16 Jahre alt. Also Wahnsinn, wie früh die damals geheiratet haben. Aber das war eine politische Ehe, das war alles ja arrangiert. Und damit alles schön in der Familie bleibt, ja, durften es die Cousinen sein. Aus dieser Ehe gingen übrigens 4 Kinder hervor und mit Andauern der Ehe, ja, wie soll man sagen, wurde Sissi immer selbstständiger, selbstbewusster und traute sich auch mal was zu sagen und das Paar entfernte sich immer mehr voneinander, was Sissi dann dazu brachte, dass sie immer mehr auf Reisen ging und Franz Josef war also mit ihm alleine in Wien und er ging dann in dieser Zeit mehrere Beziehungen ein. Und unter anderem wurde eine davon von der Sissi eingefädelt, nämlich mit einer gewissen Katharina Schratt. Das hat die Sissi deswegen gemacht, weil sie eben nicht haben wollte, dass Franz Josef immer alleine war. Und so hat sie das Ganze ein bisschen nachgeholfen und die Schauspielerin Katharina Schratt war dann eigentlich mit kurzer Unterbrechung bis zum Tode von Kaiser Franz Josef I. eigentlich eine sehr, sehr innige Freundin. Die Ehe von Franz Josef I. und Sissi nahm eigentlich ein tragisches Ende, und zwar mit der Ermordung von Sissi im Jahre 1898 in Genf. In den darauffolgenden Jahren wurde Kaiser Franz Josef mehrfach für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, hat ihn aber nie erhalten. Am 28. Juni 1914 wurde dann sein Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo ermordet. Und so sagt man heutzutage, das soll Franz Josef eigentlich nie wirklich viel Mitgefühl mehr oder weniger so da viel gezeigt haben. Es hat ihn relativ kalt gelassen. Er war dann schon zu dem Zeitpunkt eher alt, also er war dann 84 Jahre bereits alt. Und das haben dann höhere Militärs aus Österreich und Ungarn, wie soll man sagen, schamlos ausgenutzt. Denn die haben den Kaiser dann davon überzeugt, Serbien den Krieg zu erklären. Zunächst setzte man dem Königreich Serbien ein Ultimatum zur Auslieferung der Attentäter, sprich jene, die Franz Ferdinand ermordet haben. Serbien ließ es jedoch verstreichen und so erklärte Österreich-Ungarn am 28. Juli 1914 dem Land den Krieg. Das wiederum löste den Ersten Weltkrieg aus. Im Jahre 1916, genauer gesagt im November, weitete sich die chronische Erkrankung der Atemwege von Kaiser Franz Josef immer mehr aus. Trotz hohen Fiebers war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, den gewohnten Tagesablauf abzuhalten, Korrespondenz zu führen, im Krieg Entscheidungen zu treffen etc. Und selbst am Tag seines Todes, muss man sich mal vorstellen, ging er am Vormittag Gäste, führte Korrespondenz etc. Doch gegen Nachmittag hin verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Kaisers rapide und gegen 21 Uhr musste dann der Tod des Kaisers der österreichisch-ungarischen Monarchie festgestellt werden. Man könnte sagen, dass das mehr oder weniger der Beginn des Endes von Österreich-Ungarn war. Franz Josef wurde nach strengem Ritus dann in der Kaisergruft beigesetzt. Das ist auch heutzutage noch seine letzte Ruhestätte, die kann man besuchen. In der Kaisergruft in Wien liegen eigentlich alle österreichisch regierenden Monarchen. Da findet man die Maria Theresia, eben den Franz Josef, die Sisi und auch die Habsburger, die erst vor kurzem gestorben sind, wie zum Beispiel der Otto von Habsburg, kann man dort alle mehr oder weniger sich die Gräber ansehen. Ja, das war ein kleiner Überblick über die Zeit oder über die Person Kaiser Franz Josef I. Man hätte natürlich noch mehr ins Detail gehen können, das wäre klar, aber ich bin ja doch ein kulinarischer Podcast. Aber ich habe mir gedacht, zum heutigen Thema passt es mir wieder gut, einen Monarchen vorzustellen. Und so habe ich mir gedacht, mach mal schnell einen kleinen, knackigen Überblick, damit ihr ein bisschen mehr über Kaiser Franz Josef Bescheid wisst. Bevor ich zum Ende der heutigen Folge komme, möchte ich mit euch noch eine kurze Warnkunde machen. Und zwar habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch mal die O-Platten etwas genauer an. Wie wir ja wissen, sind die ja Bestandteil des Zonnerstollens. Und von daher gedacht, schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, weil, sind wir uns ehrlich, was genau wissen wir denn über Oblaten? Sicherlich nicht, dass das Ganze vom Lateinischen stammt, nämlich von Oblatum. Und das bedeutet ins Deutsche übersetzt nichts anderes als dargebracht. Eine Oblate versteht sich als ein sehr dünnes Gebäck, welches gegessen werden kann, aber, und jetzt kommt ein großes Aber, auch als Siegel verwendet wird. Herzustellen sind die im Endeffekt wirklich sehr, sehr einfach. Man braucht nicht viele Zutaten. Man braucht im Endeffekt Wasser, Mehl und Stärke. Das Ganze wird vermengt und daraus backt man dann Waffeln. Ja, und das war's im Endeffekt auch schon. Aufgrund fehlender Triebmittel, Säure etc. gehen die beim Backen nicht auf, sondern bleiben sehr, sehr dünn. Darum, wenn ihr Oblaten einzeln kauft, ist es in der Regel ein sehr, sehr dünnes Gebäck. Ja, und kaufen, da kann man im Handel drei verschiedene Arten mehr oder weniger erwerben. Unter anderem die Karlsbader Oblaten. Darunter versteht man runde Scheiben, die haben einen Durchmesser so in der Regel von 19 cm. Und das sind eben mehrere Schichten Oblaten. Und die ganzen werden dann gefüllt mit Zucker und Mandelsplittern. Das wird dann so geschrottet und zusammengeklebt. Das wären die ganz, ganz klassischen Karlsbader Oblaten. Heutzutage gibt es sie aber auch mit anderen Füllungen, wie zum Beispiel Schokolade, Karamell, Fruchtcremen etc. Die Bad Ischler Oblaten sind ähnlich dem Ganzen, man verwendet jedoch eine andere Füllung. Die Bad Ischler, die setzen auf Mandel und Vanille, was reinkommt. Es gibt auch noch weitere Oblaten, die man so in der Richtung kaufen kann, zum Beispiel von Mandel würde mir da spontan einfallen. Weiteres Produkt, das man kaufen kann, wären die sogenannten Backoblaten. Das kennt jeder. Das sind diese kleinen, meist runden Scheiben, die so weiß sind. Kann man aber auch Backoblaten in anderen Formen kaufen. Zum Beispiel gibt es die auch aus eckige Flächen, aus große oder größere Platten etc. Und die werden beim Backen zum Beispiel gerne als Unterlage verwendet. Zum Beispiel bei Obstkuchen wird der Teig gemacht, Oblaten drauf, Obst drauf. Bei Kokosbusserl werden die zum Beispiel gerne als Unterlage genommen etc. etc. Aber es gibt auch übrigens eigene Kuchen, die nur aus Oblaten bestehen. Last but not least gibt es noch ein Produkt im Handel, nämlich das sogenannte Esspapier. Das ist im Endeffekt sehr, sehr ähnlich den Backoblaten. Primärer Unterschied ist, es ist meist gefärbt und gesüßt, beziehungsweise es könnten auch diverse Aromen drinnen sein. Und diese Oblaten sind jetzt nicht so zum Backen gedacht, sondern eher zum direkten Verzehr. Es gibt dann auch von dem Esspapier spezielle Varianten wie essbares Ostergras etc. Das ist im Endeffekt auch das gleiche wie Esspapier. Und eine spezielle Form gibt es noch, die ist aber jetzt nicht so normal im Handel erhältlich, nämlich die Hostien, die man in Kirchen bekommt. Das ist auch eine Oblaten-Variante. Gut, somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch den Zaunerstollen etwas näher bringen und Lust darauf machen, mal selbst einen zu kosten. Kann man nicht nur in Bad Ischl kaufen, gibt es auch genügend andere Quellen, wo man den bekommt. Am besten mal ein bisschen rumschauen. Wenn es von eurer Seite aus noch Fragen zu dem Thema gibt, zum Zaunerstollen, zu den Oblaten oder auch zum Kaiser, dann könnt ihr mir die natürlich jederzeit gerne schicken. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback zur Folge gebt, wie euch das so gefallen hat, ob das zu viel war vom Kaiser oder nicht. Aber ein bisschen Feedback wäre echt eine feine Sache. Gut, dann sage ich diesmal nur vielen lieben Dank fürs Zuhören, weil zum Nachmachen gibt es nichts. Und wenn ihr vielleicht einen Zaunersturm bekommt, dann wünsche ich aber viel, viel Spaß beim Genießen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.